gelobet sei Gott, gelobet sei Name, gelobet sei Name, dir treulich gehalten Versprechen und Eid. Gelobet, gelobet, gelobet sei Gott, gelobet sei Name, der treulich gehalten Versprechen, Versprechen und Eid. Sein treuer Diener ist geboren, der längsten Star zu Hause erkoren, dass ihr den Weg, den Weg, den Herr bereit. Sein treuer Diener ist geboren, den längsten Star zu auserkoren, dass ihr den Weg, den Weg dem Herrn bereit, den Weg dem Herrn bereit. Gelobet sei Gott, sein Name. Gelobet sei Gott, gelobet sei Name. Gelobet sei Name. Wird reinig gehalten, Versprechen und Eid. Gelobet, gelobet, gelobet, gelobet, gelobet sei Gott. Gelobet sei Name, wird reinig gehalten, Versprechen und Eid.